Hadith Nummer 4. Jabir ibn Abdullah sagte, indem er von der Zeit erzählte, in der der Empfang von weiteren Offenbarungen für eine Weile einen Stillstand erlebte. Der Prophet sagte in seinem Bericht: Als ich unterwegs war, hörte ich eine Stimme vom Himmel. Ich richtete meinen Blick nach oben und sah, dass der Engel, der mir in der Berghöhle von Hira erschien, auf einem Sitz zwischen Himmel und Erde saß. Ich erschrak vor ihm, kehrte zurück und sagte: Hüllt mich ein! Darauf sandte Allah, der Erhabene, folgende Worte herab: O du Bedeckter! Erhebe dich und warne! Und so weiter bis zu seinem Wort: Und meide den Götzendienst. Danach ging es mit der Offenbarung zügig und ohne Unterbrechungen weiter.